Ihm ist das Wissen um die Stunde vorbehalten. Keine Früchte kommen aus ihren Hüllen hervor, und kein weibliches Wesen wird schwanger und kommt nieder, außer mit seinem Wissen. Und am Tag, da er ihnen zurufen wird, wo sind denn meine Teilhaber, werden sie sagen, wir geben dir zur Antwort, es gibt unter uns keinen Zeugen hierfür.